Ich bin natürlich sicher, dass wir tausend Sachen vergessen haben heute Abend. Es macht nichts. Wir können immer noch eine Nachfolgesendung machen, wenn es viele Zuschriften kommen. Wir warten es mal ab. Und ich glaube, wir machen dann eine grosse, grosse Liste und denen alles aufführen mit all den Fragen, die da gestellt werden und versuchen dann, Antworten zu geben. Und zwar konkrete, dass allen auch ein bisschen Hilfe ist, die Lust haben einzusteigen mit dem System. Es muss nicht unbedingt das genannte sein, aber es ist natürlich schon gut, wenn man dabei ist beim Gleichen, ganz klar. Jetzt zum Schluss noch eine kleine Verabschiedung. Gibt das Mikrofon weiter, es verabschiedet sich. Ja, also ich hätte noch kurz etwas zu sagen, und zwar ganz einfach ein Special Greeting, also einen speziellen Gruß zu all unseren Kontakten. Alle die, die euch kennen. Ja, dann wäre es eigentlich schon gesagt, oder? So ist das ein bisschen kurz gefasst, wenn wir da alle würden aufzählen, oder? Also einfach... Ja, kannst das Telefonbuch wieder weglegen. Es sind einfach alle Grüße, die uns kennen, oder? Unsere Kontakte und so. Toll, die werden sich der Blausch haben. Und der Nächste, und du, noch mit Namen? Was? Ja. Niemand weiß, wer du bist. Aha, ja, also ich bin der Etienne. Der Etienne sagt adieu. Und der Nächste? Also der Philipp wünscht dir noch einen schönen Abend. Merci, dass ihr zugelassen habt, und ich hoffe, dass ihn jemand auf Postlager schreibt. Ja, und in dem Sinn verabschiedet sich auch der Stress von euch und wünscht euch auch einen schönen Abend noch. Ja, ich auch, und ich bin der Oli. Ciao zusammen, Thomas. Ich habe spezielle Grüße noch an PTT, der zugelassen hat, und würde sagen, ich hoffe, wir sind konform gegangen mit ihnen. Und wir haben da in unserer Runde den Plausch gehabt. Weiter am Mixer ist der Jerry. Rüff! Und der Tom. Und in der Runde am Mikrofon ich, der Freddy, der Nightmare. Und für alle, die uns regelmässig hören, Radio Riesbach, immer der erste Donnerstag im Monat auf 93 MHz, kann versichert sein, wir machen ja immer ein anderes Magazin. Und für den nächsten ersten Donnerstag im nächsten Monat haben wir etwas ganz Spezielles. Nämlich, es hat uns bei uns angemeldet Radio Nightmare. Eine Sendung über Dracula, über Exorzisten, über Vampir, Frankensteins, Zombies, Werwolf, Freddys und so weiter. Hört selber rein. Der nächste erste Donnerstag im nächsten Monat Radio Nightmare auf 93 MHz von Radio Riesbach gesendet. Das wär's am Schluss. Der Freddy und die ganze Runde. Wow!